Öffentliche Mitteilung des niedrigen Vorbereitungskomitees für den Gesamtnationalen Kongress für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen. In der Zeit, wo die Vorbereitungen auf das große gesamtnationale Vereinigungstreffen im In- und Ausland aktiv forciert werden, jährt sich der internationale Feiertag der Werktätigen der ganzen Welt 1. Mai zum 127. Male. Aus diesem Anlass fanden im Norden und im Süden Koreas die Gründungsfeiern des Nord-Süd-Vorbereitungskomitees der Arbeiterorganisationen für den Gesamtnationalen Kongress für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen, kurz Nord-Süd-Vorbereitungskomitee der Arbeiterorganisationen für den Gesamtnationalen Kongress statt. An der Gründungsfeier in Pjöngjang beteiligten sich die Mitarbeiter des Zentralvorstandes und die Mitglieder des Vereinigungsausschusses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas und die Delegierten der Gewerkschaftsverbände der Industriezweige und Regionen, wie des Zentralvorstandes des Gewerkschaftsverbandes für Metall- und Maschinenbauindustrie Koreas, des Zentralvorstandes des Gewerkschaftsverbandes für Bildung und Kultur Koreas, des Zentralvorstandes des Gewerkschaftsverbandes für Transport und Fischereiwesen Koreas, des Zentralvorstandes der Gewerkschaftsverbandes für Bergbau und Elektroenergie Koreas und des Stadtkomitees Pjöngjang des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas. Auf der Gründungsfeier gab es Reden und wurde danach das Solidaritätsschreiben vom Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas und dem Generalverband der Gewerkschaften Südkoreas verlesen. Im Anschluss daran wurde das Nord-Süd-Vorbereitungskomitee der Arbeiterorganisationen für den Gesamtnationalen Kongress gegründet, dessen gemeinsame Vorsitzende die Vorsitzenden der Arbeiterorganisationen von Nord und Süd sind. Dann wurde die Aktionsrichtung dazu besprochen, in enger Verbindung mit den Vorbereitungskomitees von Nord, Süd und Ausland für den Gesamtnationalen Kongress beim Zustandebringen des Kongresses die avantgardistische Rolle der Arbeiterorganisationen von Nord und Süd zu verstärken. Auf der Gründungsfeier wurde die Deklaration über die Gründung des Nord-Süd-Vorbereitungskomitees der Arbeiterorganisationen für den Gesamtnationalen Kongress für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen verabschiedet, auf die sich die Arbeiterorganisationen von Nord und Süd geeinigt hatten. In der Deklaration hoben die Arbeiterorganisationen von Nord und Süd hervor, der Gesamtnationale Kongress würde ein bedeutsamer Anlass dazu werden, durch die Erfüllung der Nord-Süd-Vereinbarungen die Nord-Süd-Beziehungen zu verbessern und eine neue Blütezeit des Friedens und der selbstständigen Vereinigung des Landes einzuleiten. In diesem Jahr werden alle Austausche und Solidaritätsaktionen der Arbeiterorganisationen von Nord und Süd dem Zustandebringen des Gesamtnationalen Kongresses dienen. Sie werden die praktischen Tätigkeiten dazu, die Kräfte für großen nationalen Zusammenschluss zu festigen und die Kriegs- und Konfrontationsmachenschaften der Antivereinigungskräfte im In- und Ausland zu vereiteln, aktiv und hartnäckig entfalten. So äußerten sie den festen Entschluss dazu, dass sich die Arbeiter von Nord und Süd, älteste Söhne der Nation und Lokomotive für selbstständige Landesvereinigung, an der Spitze für die Erfüllung der Nord-Süd-Erklärungen und das Zustandebringen des Gesamtnationalen Kongresses einsetzen werden. Auch in Seoul von Südkorea fand unter der Leitung des Generalverbandes der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas und des Generalverbandes der Gewerkschaften Südkoreas die Gründungsfeier des Süd-Nord-Vorbereitungskomitees der Arbeiterorganisationen für den Gesamtnationalen Kongress statt, an der die Delegierten der Organisationen verschiedener Kreise und Schichten teilnahmen. Auf der Gründungsfeier wurde das Solidaritätsschreiben vom Zentralvorstand des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas verlesen. Die Gründung des Nord-Süd-Vorbereitungskomitees der Arbeiterorganisationen für den Gesamtnationalen Kongress wird die Tätigkeiten aller Kreise und Schichten im In- und Ausland dazu, in diesem bedeutsamen Jahr des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli und des 10. Jahrestages der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober das große Vereinigungstreffen der gesamten Nation zustande zu bringen, weiter fördern. Den 1. Mai zu der 106/2017 Pjöngjang.